Ja, so bist du also, Till. Ja, Till. So bist du also, so einer bist du. Jetzt kennt das ganze Land dein wahres Gesicht. Dein wahres Gesicht. Hast dich jahrelang in die Talkshows gesetzt und über die ganzen verlogenen, gekauften Politiker hergezogen. Hast die Moralapostel gespielt und jetzt stellst du dich vor die Kamera, vor das ganze Land und willst den Leuten, die sowieso schon nichts haben, noch mehr Pseudo-Flüchtlinge aufs Auge drücken? Mit deinem prall gefüllten Geldbeutel? Redest von Flüchtlingen? Was für Flüchtlinge, Till? Was für Flüchtlinge? Hier durfte Nazis killen, trotzdem lief's in Hollywood nicht voll ins Rum. Für dich keine Rolle in der Austin Powers Fortsetzung. Du warst nie wirklich sauber, redest von rechtem Schauwehr. Ich kenne eine Rolle, die dir liegt, Captain Blaubeer. Das passt dir wie angekackt, das ist doch ironisch was. Du trägst ne Maske wie Sido, aber sie rutscht dir ab. Nennst deine Fans empathieloses Pack und zeigst damit in Wahrheit nur wie viel Empathie du noch hast. Komm runter und tu, was dein Name sagt, schweig, Till. Halt einfach den Sappel und sei still. Dein Ritalin und lass den komischen Wort. Du verwirrter alter Opa, du hast Honig im Kopf. Tu, was dein Name sagt, schweig, Till. Halt einfach den Sappel und sei still. Du bist nicht Deutschland, doch wenn du's gern wärst, schick deine Freunde zurück übers Meer. Das geht an dich, Till, oben in deinem Elfenbeinturm, wo du wohnst. Diagnose chronisch verlogen, Helfer-Syndrom. Grad wenn das Helfen sich lohnt, ist das Fett an Helfern sehr groß. Dein nächster Film wird bestimmt gut gepusht, du Werbebaron. Doch du musst dich meist erst besaufen, du warst bei Maischberger Blau. Ich konnte deinen Atem riechen, alle waren bemüht, dir in den Arsch zu kriechen. Du bist berühmt, düst in der Limo durch das Armenviertel. Badest ja die Kacke nicht aus Sido, hiermit fabriziertes. Flüchtlinge fliehen vor etwas, Hunger, Krieg, Flut. Ich seh nur junge Männer, gut genährt, super Jeans, Schuh. Wie sie mein Stolzschein, ich an dich hab dein Geheuchel so sattel. Du sitzt mit paar Millionen Euro in verdammt festem Sattel. Und die robusten jungen Männer dürfen im Winter nicht schmal werden. Nimm deinen fetten Kumpel Sigmar Gabriel als Spanferkel. Oh, das geht nicht, da gibt's reihenweise Speisestreiks. In deine Arme, Muslime essen ja gar kein Schweinefleisch. Tu, was dein Name sagt, schweig, Till. Halt einfach den Sappel und sei still. Friss dein Ritalin und lass den komischen Rot. Du verwirrter alter Opa, du hast Honig im Kopf. Tu, was dein Name sagt, schweig, Till. Halt einfach den Sappel und sei still. Du bist nicht Deutschland, doch wenn du's gern wärst, schick deine Freunde zurück übers Meer. Till, du schwimmst wie Dagobert im Geldspeicher. Deutsche gehen Containern, weil das Geld leider nicht reicht, die bestellt. Schmeißt du Geldscheine durch die Gegend, beschimpfst alle, die nicht noch ihr allerletztes Hemd teilt mit denen, die angeblich fliehen. Schlappe 8000 Dollar für den Schlepper. Sag mir bitte, hat die Patte, der angeblich fast nichts mehr zu fressen hat, ein Telefon von Apple, hat das Mobiliar zerschmettert vom Hotelzimmer. Alles kriegt und trotzdem was zu meckern hat. Flüchtlinge, wen willst du, ihr Narrenschweiger? Reiche Bonzen wie du haben ihr Narrenfreiheit. Andere sammeln Pfand im Eimer. Wir haben keine Fantasie. Da ist einfach kein Platz für sie. In Tills kleiner Zauberwelt braucht man viel Magie. Mit deinen Pistillen, Till, kannst du zum Bild gehen. Seite 2 zwischen Titten und der Post und Wagner. Da passt du rein mit deinem Kauderwelsch. Im Mann von Politik nichts versteht, ist es wichtig, dass man die Schnauze hält. Tills Wort in Gottes Ohr. Tu, was dein Name sagt, schweig, Till. Halt einfach den Sappel und sei still. Friss dein Ritalin und lass den komischen Wort. Du verwirrter alter Opa, du hast Honig im Kopf. Tu, was dein Name sagt, schweig, Till. Halt einfach den Sappel und sei still. Du bist nicht Deutschland, doch wenn du's gern wärst, schick deine Freunde zurück übers Meer. Wie viele deutsche Kids werden tagtäglich drangsaliert auf Schulhöfen, weil sie Deutsche sind und Leute wie du ihnen nicht zuhören. Schild halt lieber Lügen im Netz und macht auf Entsetz, wenn irgendein Asylbetrüger sich am Grenzzaun den Fuß stößt. Ja, du bist ein ganz Gebieter, spielst hier den Samariter, kassierst die Kohle hinten rum, lässt deinen Abfall hierbei uns auf der Straße liegen, fliegst dann ab mit der Familie auf die Malediven, Eierschaukel auf einer Badeliege. Wisst ihr noch der Anschlag auf Tills Haus? Jetzt stellte sich raus, dieser Anschlag ging von links aus, keine Nase. Oh, so ne Scheiße, Mann, und jetzt? Ach, egal. Einfach totschweigen, das passt in Schweigers Konzert. Oh je, yeah. Denn keine Eier in der Hose, Hase tut der Popo weh. Coco weh, ruft das Pro-7-Rettungsteam. Joko und Klaas, zwei sehr niveauvolle Stars. Gebt euch die Hoden an den Arsch und schreit Welcome, Refugees. Tu, was dein Name sagt, schweig, Till. Halt einfach den Sappel und sei still. Friss dein Ritalin und lass den komischen Gott. Du verwirrter alter Opa, du hast Honig im Kopf. Tu, was dein Name sagt, schweig, Till. Halt einfach den Sappel und sei still. Du bist nicht Deutschland, auch wenn du's gern wärst, schick deine Freunde zurück übers Meer. So, Till, und jetzt erzähl uns mal, wie viel haben sie dir gezahlt für deine billige Pro-Asyl-Kampagne, die du hier abziehst, hä? Und wie viel verdienst du mit deinem Disneyland für Asylanten, das du hier bauen willst? Pass mal gut auf, wir Deutsche lassen uns von Hampelmännern wie dir nicht mehr an der Nase rumführen. Und dann die Leute da draußen, vergesst niemals, der Typ ist Schauspieler.